Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Club Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Heute mit dem Master of Disaster. Nein, keine Sorge, nicht mit mir, sondern ich rede von dem Mann, der neben David Guetta und Tiësto wohl mit am längsten in der EDM-Szene tätig ist. Niederländischer DJ Armin van Buuren. Heute eine Stunde in the Mix. Dann habe ich für euch den Song, der Social Media schon komplett durchgespielt hat. Und jetzt gibt es eine schöne neue Edit davon. Und es ist ein Ohrwurm. Wir packen ihn deshalb für euch auf die Playlist. DJ John Ray, Precioso und Marvin mit Emergency. Und jetzt als erstes direkt davor noch Booker Shade und Gabrome the Sun. Super schöne Rework von Jan Blomqvist. Stimmt wirklich alles. Am Mikrofon ist der Florian. Einen schönen Montagabend euch. speaking, this club is closed forever. Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground. Am Montagabend mit Hymnasia Pretty Pink Remix, Markus Klees Hymnasia, Rework von Pretty Pink. Wirklich geil, vor allem dieser leichte Acid Touch. Jetzt habe ich für euch Nikone auflegen, Always Wanting. Das ist das Techno-Alter-Ego von Lexi und K-Paul. Ne? Hatte ich euch das letzte Mal auch schon was vorgestellt. Ebenso wie Elternhaus, habe ich gesagt, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Nummer. Everything habe ich jetzt für euch. Das ist das Geschwister-Duo aus Nürnberg, die über ihr neu begründetes Label We Are Freaks releasen. Und Voll Deluxe haben wir auch für euch gleich noch in der Show. Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. unser Ding. Clubding Live Mix. We'll be right back. 4 Deluxe und Anything. Schöne, geile Piano-Haus-Hymne zum Mitdancen, oder? Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground. Wir sind jeden Montagabend für euch am Start. Wir spielen euch jeden Montagabend die Sounds of the Underground. Damit meinen wir die neuesten Tracks aus Techno, House und EDM. Jetzt haben wir für euch La Herte und Andrew Miller mit You Take Me. Das ist ein bisschen melancholisch, aber wird dann auch noch dancey später. Und Sonicraft, Cuffius und Free. Anfangs sehr disco-mäßig. Die Vocals weichen das Ganze dann so ein bisschen Richtung Pop auf. Aber eine schöne groovy Nummer zum Mitwippen gleich für euch. Und dann haben wir The Naked and Famous Young Blood Weekend Heroes Remix. Wow, das wird geil. Hört ihr gleich nach den zwei Tracks. Deutschland. Club Ding. DJ Mix. We'll be right back. Ding. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. mess. It's vertigo severe. Woke up on a Saturday. Death in my right ear. I was dizzy and disoriented. Vertigo severe. Woke up on a Saturday. Death in my right ear. I was dizzy and disoriented. Vertigo severe. Woke up on a Saturday. Death in my right ear. I was dizzy and disoriented. Vertigo severe. Woke up on a Saturday. Death in my right ear. I was dizzy and disoriented. Vertigo severe. All the doctors said the cause was just some mystery unknown. Then they charged me $13,000 and the fucker sent me home. I was told that there was no way to prevent what had occurred, but the randomness of everything, it almost made it worse. Now lately every crowded room feels like I'm drowning in the sound of incoherent conversations and my heartbeat as it pounds. Die Sounds of the Underground in the Mix. Jeden Montagabend für euch am Start. Ihr habt gehört, gerade eben Matt, Juan Brizuela und Vertigo sind zwei DJs aus Argentinien. Die haben sich für diese EP zusammengetan und einen Dreitracker produziert, daraus dieser Titeltrack. Mihailis Safras direkt vorne dran und Venpack, schöner, guter Tech House von dem Griechen. Und davor The Naked and Famous Young Blood Weekend Heroes Remix. Das ist wirklich so eine melodische Techno-Hymne gewesen. Jetzt für euch im Clubding, The Man, nach David Guetta und Tiësto. Er ist wohl mit am längsten in der EDM-Szene tätig. Der niederländische DJ Armin van Buuren, vor allen Dingen durch Trance, hat er sich den großen Namen gemacht, so seinen sehr eigenen Sound auch entwickelt. Der hat ihm weltweit die Tore zu den größten Bühnen der elektronischen Musikszene geöffnet. Man kennt ihn überall. Man kennt ihn in Europa, man kennt ihn in Asien, man kennt ihn in den United States of America, in Kanada, überall. Wahrscheinlich sogar auch am Nordpol. Gab es da mal ein Techno-Festival? Das müssen wir mal recherchieren. Heute ist er mit einem exklusiven Mix zu Gast bei uns. Armin van Buuren, eine Stunde jetzt on the air für euch. side. We coming down step by step. We're getting stronger. Don't look back. Can't wait any longer. Keep your head up high and let your colors fly tonight. Yo, I know we're gonna put up a fight. It's right now. We can enlarge it like I feel. We'll be right back.

What's going on?